Hallo Maren. Hallo Saskia. Erinnerst du dich noch an diesen Podcast, der so an Stadtland Flust angelehnt war? Ganz, ganz so grau verschwommen erinnere ich Ja. mich an etwas. Ja. Ich auch nur Erzähl ganz mir mehr. dunkel. Ja, das waren zwei Frauen, die hießen Saskia und Maren, die sich im Internet kennengelernt haben und einen Podcast starteten. Verrückt. Ja. Und vor gefühlten Jahrzehnten haben sie mit Buchstaben A begonnen und heute ist Buchstabe U dran. Also wir Wow, befinden die uns sind ja lang. richtig schnell. Ja, die sind wirklich richtig schnell. Ich meine, wenn man überlegt, das Alphabet hat 26 Buchstaben, das Jahr hat 52 Wochen. Ja, das ist halt eher so die gemütliche Sorte. Ist die eine vielleicht auch Bernerin? Weil Ja. ich glaube, die Berner sind ja ein bisschen langsamer. Gut, dass du das sagst. Ja, weiß ich nicht, kann ich so nicht bestätigen. Ich kenne aber auch nicht so viele. Also die Tatsache, dass wir uns jetzt heute hören, heißt, dass wir beide Corona überlebt haben, oder? Ja, das, also ich hatte es aber auch nicht. Ich auch. Also, ja, das weiß man ja nicht, ne? Also ich vermute es, ich habe da jetzt keine Anzeichen für gesehen. Aber ja, kann natürlich sein, dass es symptomfrei verlaufen ist und ich es nie mitbekommen habe und munter Leute angesteckt habe. Aber davon gehe ich nicht aus. Gut. Ja. Ja. Wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, unsere letzte Aufnahme vor von 10 Jahren. Nein, wir haben uns das letzte Mal vor dem Lockdown, vor Corona gehört. Ja. Anfang März. Und jetzt heute hören wir uns. Und heute wurde jedenfalls in der Schweiz gerade eine Reihe an Lockerungen bekannt gegeben, die ab nächster Woche in Kraft treten. Also ja, es ist wirklich jetzt Pandemiezeit, da haben wir Podcast frei Ein verbracht. bisschen Anders ja. als alle anderen Ja, Podcaster. genau. Wir wollten mal was anderes ausprobieren. Nicht Ja, immer so, ja, genau. wir senden jeden Tag, wir senden jetzt zweimal die Woche, wir senden jetzt fünfmal die Woche. Nee. Viel zu viel. Einfach mal den anderen den Vorrang lassen und Und einfach mal die die ein Ohren bisschen mehr. entspannen. Ja, Ohren und Mund entspannen. Genau. Ja. Aber ich habe gerade noch Ja. überlegt, dass du gesagt hast, heute wurden da ein paar Lockerungen bekannt gegeben. Mit der Aktualität ist das bei uns ja auch immer so eine Sache, beziehungsweise bei mir. Bis das dann geschnitten ist, gibt es vielleicht noch mehr Lockerungen oder die Lockerungen sind schon wieder aufgehoben, wer weiß. Die zweite Welle ist schon längst da. Ja. Ja, aber ihr Ja, werdet's das dann gibt erfahren. dir jetzt, es gibt dir jetzt einen gewissen Druck, oder? Ein bisschen ja, aber seien wir mal ehrlich, ich mache mir selber Druck. Ich habe ja nicht so viel zu tun, deshalb werde ich das schon hoffentlich relativ schnell schaffen. Sehr gut. Ja. Hast du dich mit einem Getränk eingedeckt? Ja, ich trinke Rhabarberschorle Oh. mit einem Edelstahlstrohhalm. Deshalb klimpert das hier immer so rum. Okay, das ist Ja. ja ganz was Verrücktes. Ja, das habe ich aber auch nur, also das ist einfach Rhabarbersaft mit Wasser gemischt. Aber ich hatte den Rhabarbersaft, weil ich einen Kuchen gebacken habe mit Rhabarber und da brauchte man Rhabarbersaft und ich habe ein bisschen zu viel gekauft und deshalb trinke ich den halt jetzt. Ganz Aber unspektakulär. siehst du, ich könnte diesen Kuchen nicht backen, weil es bei uns, das haben wir auch schon besprochen, keinen Rhabarbersaft gibt. Also, ja, doch, doch, hier gibt es den schon auch in, also so im Discounter nicht unbedingt. Wobei, könnte auch sein. Aber so in einem normalen Supermarkt schon. Okay. Schmeckt eigentlich ganz gut. Also, du hast es aber schon mal getrunken, ne? Kannst du nur nicht selber kaufen. Ja, Oder auch noch wahrscheinlich nicht. habe ich es in Deutschland mal getrunken. Ja, okay. Ja. Also getränkemäßig kann ich nicht so auftrumpfen. Ich habe ein stilles Wasser. Das ist aber auch besser für die Aufnahme. Dafür aus einem sehr schönen Becher. Aber ich habe ein kleines Apéro natürlich zurecht gemacht, weil wir nehmen jetzt um ja, 18 Uhr 18 auf. Und ich war vorhin auf dem Markt und habe mir die ersten frischen Erbsen gekauft. Ich glaube, in unserer Oh. großen Erbsenfolge, was Ja, ich Folge erinnere E, mich. Ich erinnere genau. mich. Das war wahrscheinlich vor einem Jahr. Ja, in etwa. Genau. Ich esse jetzt ein paar Erbsen. Ja, cool. Das ist Ja. auf jeden Fall gesünder als das, was ich habe, weil ich habe hier noch Schokobons. Beziehungsweise ich habe nur noch einen einzigen. Der liegt jetzt hier und ich überlege, wann ich ihn am besten esse. Ich habe gesehen, dass es jetzt weiße Schokobons gibt. Ja, habe ich sogar auch schon gegessen, aber die gibt es hier irgendwie nicht immer zu kaufen. Also du Beziehungsweise hast die normalen. ich habe die normalen, aber ich habe auch schon mal Okay. die weißen gegessen. Aber ich fand die gar nicht so toll. Also, Nicht? Ich nee, bin ich halt, finde. ich finde vieles gut, was weiß und schokoladig ist. Ja, ich eigentlich auch, aber die normalen Schokobons sind halt auch schon lecker, deshalb. Ja, gut. Gut. Ja. Wie machen wir jetzt die schmissige Überleitung? Zu unserem heutigen Buchstaben, der mit U anfängt und mit U aufhört. Was kann das wohl sein? Moderationstalent, Maren. Ja. ja, ich hau jetzt einfach raus, ne? Ja, So. erzähl uns doch mal was zum U. Cold Opener. Bitte. Und bitte. U. 21. Buchstabe gleich 21. Folge. Mehr oder weniger. im Alphabet. Und es ist einer der paar Vokale, ne? Und er hat es noch knapp in die Top 10 geschafft. Jetzt kannst du raten, wie seine Häufigkeit ist. Puh, also wir hatten da ja schon einige, ne? In der Genau, Top und du Ten, weißt ja aber bestimmt noch Platz 9 und Platz 11. genau. Und ich glaube, ich vermute fast, dass wir schon alle hatten, weil die jetzt noch kommen, VW, XYZ, die sind nicht so häufig, glaube ich. Das heißt, ich denke, dass Ja. wir 9 von den 10 schon haben und das U jetzt der 10. ist. Aber ich glaube, er ist nicht in den Top 5, sondern irgendwo zwischen 6 und 10. Ich sage auf Platz 7. Mist. Wo ist er denn? Knapp in der Top 10. Knapp. Ah, also die 9. Oder die Nee. 10. Ja. Ach so. Okay. Ja. Okay, aber stimmt es, dass wir schon alle jetzt haben? Weißt du das Das gerade? weiß ich jetzt nicht, Ah, aber okay, es das kann hast du nicht sehr mehr. gut sein. Ja, Ich denke aber schon. ja, ich glaube auch, dass die noch kommen, die sind nicht so häufig. Also durchschnittliche Häufigkeit zur Ergänzung ist 4,35%. Also ist ein guter 10. Platz, würde ich sagen. Ja. So, und dann bin ich in die Geschichte des Us eingetaucht und dachte so, ja, ne, Vorbereitung auf die Buchstaben ist bei uns beiden, schätze ich jetzt mal, jeweils so 5 Minuten. Und dann habe ich Geschichten gelesen über diesen U, wo ich dachte, mei, mei, mei, das wird ja, das wird fantastisch. Und der U, der hat wirklich eine Wandlung hinter sich. Der U war nämlich nicht immer ein U. Der U war auch andere Buchstaben. Wusstest What? du das? Ja. Wie? Was heißt das? Also, der U teilt sich einen Großteil seiner Geschichte mit dem V und dem W. Er ist aber auch mit dem Y Ja. und dem F verwandt. Mit dem F? Mit Ja, dem das habe Y? ich zwar nicht Okay. rausgefunden, warum der F da Okay. noch mitspielt. Okay. Als Symbol stellt er einen Haken oder so eine Keule mit rundem Spitz dar. Also es ist quasi das Zeichen der Frau ohne den Strich unten noch durch. Ah, okay, ja, verstehe. So begann er sein Sein. Ja. Und dann verlor er die Spitze oben, also das Runde, und war eigentlich wie ein abgerundetes Y. Okay. Und im griechischen Alphabet, anno dazumal, wurde er eben auch als Y aufgenommen. Mhm. Mit der Zeit verschwand dann aber die untere Spitze und der Buchstabe bekam die Form eines Vs. Die Römer wiederum begannen dann mit der Unterscheidung zwischen U und V. Ja. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es hat sich nicht durchgesetzt. Ah, okay, krass. Es blieb austauschbar. Bis zum 18. Jahrhundert. Und dann wurde es durchgesetzt. Und die runde Variante wurde dann zum U. Ah, okay. Genau. Weiter geht's. da musst du jetzt sagen, was genau gemeint ist, um in der alten deutschen Kurrentschrift, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Also keine Ahnung. Dieses Verschnörkelte. Ja. Den kleinen vom kleinen U vom kleinen N zu unterscheiden, weil die wurden kleine beide N, eigentlich ja gleich geschrieben. Ja. In dieser Schrift versetzte man dem U einen Balken oben. Ah. Genau. Und das wird der sogenannte U mit Macron genannt. Ja, das also machen auch manche. Der französische Präsident. Ja. Und auch nicht das Gebäck. Ja, machen das welche? Ja, ich habe das schon mal ja so bei älteren Leuten gesehen. Mhm. Dass auf dem U noch so ein Strich ist, was mich früher immer verwirrt hat, weil ich immer dachte, das wäre ein Ü. Also, aber es waren keine Punkte, sondern halt ein Strich. Aber manchmal kann es ja sein, dass du dann einfach irgendwie schnell einen Strich machst statt zwei Punkten. Aber das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Ja, es ist wirklich für diese Unterscheidung. Und das, ich habe dann überlegt, bei meinem Schriftbild kann es, also N und U sehen bei mir auch manchmal sehr ähnlich aus, wenn ich so. Ich überlege gerade, ja, wenn man so schnell. Ja, ich schreibe es gerade auf dem Tisch, so mit der Hand. Ja. Es können, ja, wobei halt das U hat ja rechts einen Strich und das N hat links einen Strich. Ja, aber also, wenn es beim N dann noch weitergeht, hat es halt auch noch einen Strich. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber das U ist ein bisschen bauchiger, eigentlich. Ja, eben, eigentlich schon. Aber ja, kann schon sein, dass man das mal schnell unterscheiden, verwechseln könnte. Ja. Im Lettischen und im Litauischen gibt es dieses U mit Macron immer noch. Oder? Also ist ein anerkannter Buchstabe. Ah, okay. Quasi. Das noch als Fun Fact. Bevor wir zur Gebärdensprache kommen, möchte ich noch eine Definition vorlesen, wie das U quasi im Mund gebildet wird. Weil ich fand das ganz süß. Also, okay. Erzähl. Um U hervorzubringen, wird die Zunge nach hinten gezogen und in ihrem hinteren Teile zum weichen Gaumen gehoben, während sich die Lippen vorschieben und zu einer kreisrunden Öffnung zusammenziehen, sodass im Vordermunde ein ziemlich großer Resonanzraum entsteht, der die dumpfe Klangfarbe dieses Vokals bedingt. Diese Lippenrundung wird auch schon früh als Hauptmerkmal dieses Vokals erkannt. Das U ist ein Laut gemacht mit spitzen Lippen und zusammengezogenem Mund. Hm. Krass. Ja, ich habe gerade währenddessen versucht, das U mal zu sagen, während die Zunge irgendwie anders liegt. Das geht halt auch nicht. Ja, aber. Also man kann die nicht vorne lassen. Ja, und. Man muss das auch erstmal schaffen, das so zu beschreiben. Also, ja, voll. Die Wahrnehmung, ja. Man denkt da ja nicht so drüber nach, eigentlich. Ja, also wenn man, genau. Man spricht von selbst. Ja. Also, zum Abschluss dieses mehrstündigen Monologs. Jetzt noch die Gebärdensprache. Heute ist ganz easy peasy. Und peasy ist das Stichwort, weil es ist eigentlich wie ein Peace-Zeichen einfach mit zusammengepressten Zeige- und Mittelfinger. Also einfach nur Zeige- und Mittelfinger zusammen nach oben, zusammen ausstrecken. Und der Daumen liegt auf dem Ring und kleinen Finger. So. Okay. Ja. Warum auch? Das kann ich mir merken. Das. Ja. Ja. Gut, das sagen wir oft, oder? Ich kann keine das einzigen Buchstaben mehr. Ich überlege gerade nicht, glaube ich auch nicht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen intensiv überlegen würde. Da gab, aber ja. Wahrscheinlich würde ich es auch falsch machen. Also ich kann mich so grob erinnern manchmal, aber... Aber hey, wem es auch so geht, hört doch einfach die Folgen A bis T nochmal. Bis T nochmal. Genau. Ja. Ja, dann ziehe ich mal den ersten Zettel, oder? Ja. Und gucken mal, was das U so alles kann. Und zwar möchte ich von dir wissen, warte mal, ich glaube, die Kategorie, die ich gezogen habe, hat mir die nicht rausgetan? Buch? Nee. Ah, okay. Na dann, Buch. Toll. Aber was haben wir denn da immer gesagt? Weil... Ich glaube, wir hatten die Kategorie noch nicht oft, aber als wir sie beim D hatten, haben wir Duden genannt. Also so hoch stimmt. Ist unser Anspruch an diese Kategorie. Ich muss mein Veto einsetzen, weil ich habe keine Ahnung. Es gibt bestimmt ein Buch, das heißt Unser Planet. Bestimmt. Oder Unendlichkeit. Genau. Dann nehme ich nehme Unser Planet. Das tolle, ich google das jetzt tolle direkt. Atlas. Ja, vielleicht ist das so ein Was ist was? Unser Planet. Unser Planet. Gibt es schon mal als Dokumentarfilm. Aber ich kann dich nicht mitnehmen. Es gibt ein Bilderband, Unser Planet. Mm. Ja, den kann ich jedem empfehlen. Ich gucke auch gerade hier unser Bücherregal an, weil da sitze ich vor. Das ist praktisch. Hätten wir das mal nicht nach Farbe, sondern nach Titel sortiert, könnte ich jetzt beim U gucken. Hast du nach Farbe sortiert? Ja. Weil Hazel Brugger hat dir das auch gemacht in einem ihren YouTube-Videos, jetzt in Quarantäne. Ja. Und ich bin mir auch am Überlegen, ob ich das machen soll. Ja, wir haben das eigentlich schon relativ lange. Ich glaube, wir haben es schon beim Einzug gemacht. Aber dann ist das Problem, dass es immer wieder ein bisschen, wenn dann neue Bücher dazukommen und dann ist bei der Farbe kein Platz mehr und so, dann ist das wieder ein bisschen unordentlich geworden. Und dann habe ich das irgendwie, weiß ich nicht, Ende letzten Jahres oder so nochmal neu gemacht. Mhm. Und es sind zwar nochmal neue Bücher dazugekommen, aber das Problem ist halt auch einfach, dass nichts mehr ins Regal passt. Also, es ist einfach voll. Okay. Aber ich gucke mal, ob ich was finde mit U. Ja, sieht hübsch aus. Ich gucke mal, ob hier was ist mit U. Mhm. Ich habe eins. Es heißt, und die Kneipe gleich nebenan. Das Buch einer Kölnerin. Das ist vermutlich nicht mein Buch. Weil es geht um Hamburg-Barmbek. Also, es ist vermutlich von meinem Freund. Aber das habe ich direkt gefunden. Ich gucke nochmal, ob ich noch mehr sehe. Ja, nicht schlecht. U. Die heißen alle nichts mit U. Die, das fängt auch alles. Also ich könnte schauen gehen, aber dann müsstest du kurz Stille überbrücken. Ja, das können wir rausschneiden. Okay. Gut, Moment. So. Here I am. Also, yes. Ich habe ein Buch gefunden. Also in den ersten zwei Reihen weiter habe ich da nicht geschaut. Ja, aber ist ja gut, wenn du direkt eins gefunden hast. Das heißt Untergallien. Und das ist von einem Journalist, der nach Frankreich gezogen ist und dann von seinem Leben in Paris erzählt. Ja, genau. Hast du das schon gelesen? Ja. Okay. Ja. Sehr gut. Dann haben wir doch das schon abgehakt. Sehr souverän gelöst. Ja. Gut, ja, es hat ja noch niemand gesagt, dass wir uns keine Hilfsmittel hier nehmen dürfen. Also außerdem bestimmen wir das. Wäre unser Podcast, glaubt ziemlich. Ja. Wortkarg. Bist du bereit? Ja. Ah, auf Buch folgt Film. Oh. Grüße gehen raus an unseren Co-Podcast. Ja. Track Pack. Oh Gott. Auch hier könnte ich jetzt zu den DVDs gehen. Ich habe ja eben, als ich unser Planet gegoogelt habe, kam als erstes der Dokumentarfilm Unser Planet. den ich nicht kenne. Aber der ist von 2019, also gar nicht mal so. Aber ist es ein Film oder diese Netflix-Serie? Hier steht Dokumentarfilm. Ach so, ja, stimmt. Okay. 8 Folgen. Our Planet ist doch ja. Das. Ja. Ja, ja, okay. Dann zählt es nicht so richtig. Aber gut, übrigens. Ja? Mhm. Also untraurig. Hm. Dann, wie wäre es mit... Ich muss doch irgendwas mit U geben. Die, warte mal. Oh nee, mir fallen immer nur Sachen ein, wo ein U irgendwie drin ist, aber nicht am Anfang. Hm. Fällt dir irgendwas ein? Nee. Wie schlimm das sein muss für Menschen, die sich mit Filmen auskennen und denen jetzt schon 10 Filme eingefallen sind. Ach, solche gibt es doch gar nicht. Na, ich wäre mir da nicht so sicher. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Boot hieß eben das Boot, ne? Nicht das U-Boot. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. U-Boot, U, U. Englisch? Ja, irgendwas mit Undercover. Ja. Oder Unbelievable. Unforgettable. Ja. Ultra irgendwas. Oh, ich habe eins. Warte, das muss ich kurz googeln, ob das richtig ist. Okay. Oh, wie heißt das denn? Also, ich weiß, wie es heißt, aber ich muss gucken, ob das... Ja! Kennst du den Disney-Film Oben? Up. Der heißt, genau, der heißt in Original, der Originaltitel ist Up. Stimmt, das ist gut. Gesehen habe ich ihn, glaube ich, nicht. Das ist so ein Luftballons, oder? Ja. Der ist richtig süß, den musst du gucken. Okay. Den gibt es, ich kann es dir sagen, weiß ich nicht. Muss man überall kaufen, scheinbar hier, wenn man das googelt. Gibt es nicht kostenlos. Wow. Mit dem Opi, mit dem Niedlichen, mit der Knollnase. Mit dem kleinen Pfadfinderjungen. Mhm. Ich glaube, so den Trailer habe ich noch im Kopf, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Und ganz viele Luftballons. Oh. Ja, ja. Kann ich aussetzen? Ja, da war schon irgendwas bestimmt dabei, was du gesagt hast. Ich könnte... Und der Halbblutprinz. Ja, es sagt ja kein Mensch Harry Potter. Man sagt ja nur... Nein. Unter Experten. Wenn man Harry Potter sagt, weiß man ja nicht, welchen Film man meint. Nee, das stimmt. Und deshalb ist es... Und der Halbblutprinz oder und der Stein der Weisen oder und die Kammer des Schreckens. Genau. Diese drei. Ja, finde ich gut. Gut. Kategorie abgehakt. Aua, jetzt bin definitiv. Ich in den Tisch. Ich leg sie ganz weit weg. Ja, bitte. Dann ziehe ich doch mal die nächste. Mhm. Und ich ziehe Essen. Also ein Gericht. Ja, ich hatte gerade die letzte Erbse im Mund. Ich muss jetzt von E wegkommen. Ein Gericht. Ein Essen, ja, oder ein, ja. Ja, ungarisches Gulasch. Ja, das ist gut. Also etwas, das ich nicht esse. Und stimmt. Auch noch nie gekocht habe, aber... Gibt es einen Unterschied zwischen normalen Gulasch und ungarischen? Oder ist Gulasch nicht automatisch ein ungarisches Gericht? Das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich würden Ungarn sagen, wenn irgendwie wir Gulasch kochen, kochen wir es ja, das stimmt. Falsch. Ja, aber das stimmt. Ich weiß nicht, ob man irgendwie spezielle Paprikasorten nimmt oder... Ja, oder die Gewürze die oder so irgendwas. Genau, Paprikapulver haben die ja auch x Varianten. Ja, stimmt. Ob es vielleicht dann sowas ist, das die Unterscheidung macht. Ja, stimmt. Was Das. meinst du? Ich nehme. Welche Jetzt habe ich die ganze Zeit. Essensinspiration gibst du Ja, ich uns habe die denn für ganze den Zeit nur Hummus? Ungarisch. Jetzt habe ich die ganze Zeit nur Ungarisch im Kopf. Und überbacken habe ich im Kopf, aber das ist ja Ü, das ist, zählt ja eigentlich nicht. Ja, Ü, zu Ü kommen wir dann irgendwann noch. Ich sag aber Ue statt Ü. Dann zählt's. Genau. Du Was gibt's denn schreibst ein für Sachen? Ü mit Macron. Ja, genau. Mir fällt überhaupt nichts ein. Gibt es überhaupt ein Obst, Gemüse, irgendwas mit Du U? kannst ja, du kannst ja einen Unterwasserfisch nehmen. Ja, genau. Oder ein. Mir fällt gerade kein einziges Wort mit U ein. Richtig gut. Und wir sind bei der Lieblingskategorie. Also einer der. Mir fällt nicht ein. Ich gehe auch gerade so Früchte und Gemüse Ja, aber durch. es gibt nichts, oder? Nee, ich glaube nicht. Ungarisch kommt mir immer nur. Ja. Ultraviolette Auberginen. Uncoole irgendwas. Kann man sich dann überlegen. Ich glaube, es gibt wirklich kein Obst und Gemüse, oder? Ich google mal. Du musst noch mal was rausschneiden. Ich muss noch mal kurz aufstehen. Moment. Okay. So, ich habe nämlich zum Geburtstag ein Kochbuch geschenkt bekommen. Das hat 700 Seiten. Und da habe Stimmt, du ich hattest Geburtstag, ne? Ich war mir gerade sicher, dass du im Juni Geburtstag hast, oder? Nee, Mai. Oh, ja, alles Gute nachträglich. Hä, hey, shit, ich hatte irgendwie voll im Kopf, dass es Anfang Juni war und nicht Anfang Mai. Oh Kein no, Problem. es tut mir leid. Okay, du hast ein Kochbuch bekommen. Ja, zu unserer Ehrenrettung. Wie gesagt, das Kochbuch hat über 700 Seiten. Okay. Und zur U gibt es genau einen Begriff. Okay, hoffentlich kennen wir den. Und den kenne ich nicht. Nee. Utapam. Aber ich schlage das jetzt nach, was das ist. Utapam. Ist das ein Gericht oder ist das irgendeine Zutat? Das weiß ich nicht. Ah. Ich habe es auch gerade gegoogelt. Findest Es ist du? ein indisches Gericht. Ah ja, Utapam, eine Art Pfannkuchen, die man in Indien oft zum Frühstück serviert bekommt. Wird aus einer Mischung aus Reis und Linsen hergestellt, die über Nacht eingeweicht werden und durch Fermentierung eine leichte Würze entwickeln. Okay. Ja. Möchtest du Utapam nehmen? Gut. Nehme ich. Also, wieder eine Kategorie, einfach souverän gelöst. Ja, wirklich, das läuft hier wie am Schnürchen. Wie geschnitten Brot. Dann kannst du direkt noch mal ziehen, Ja, oder? mache ich auch. Diese hier. Eine prominente Person. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Zwischen Zwischen. all den, ja. Ja, ich habe zwei, die haben halt den gleichen Vornamen, aber nicht den gleichen Nachnamen. Oh nee, mir fällt noch jemand ein. Okay, möchtest du lieber. Du hast die Wahl. Möchtest du einen internationalen Prominenten? Möchtest du einen deutschen Prominenten oder möchtest du einen deutschen Prominenten, der schon tot ist? Die drei sind mir gerade eingefallen. Okay, ja, nehmen wir den Toten, oder? Dann ist es Udo Jürgens. Ah. Und wenn ich den Lebendigen genommen hätte, wäre es Udo Lindenberg. Udo ist mir halt direkt in den Kopf gekommen und dann waren die beiden Namen, beiden Nachnamen. Stimmt. Na gut, dann sage ich dir den internationalen auch noch. Ja, vielleicht will ich den ja sagen. Okay. Ja, gut. Vielleicht. Vielleicht. Ist dir schon jemand eingefallen? Ja, Usher. Das wollte ich sagen. Wirklich? Ja. Das war Und mein internationaler. ich überlege, ob es den noch gibt. Also gibt schon, aber Ja, man hört nichts von dem, ne? nee. Also der hat sich auch Und lange nicht mehr ich bei mir überlege, gemeldet. welches Lied war von ihm? Yeah. Schon, ne? Yeah. Yeah. Hatte der noch Na, mehr Lieder? Ich weiß gerade gar nicht. wahrscheinlich nicht. Weil Asche, der Aber lebt auf der jeden Fall. war, ja, Ist 41 Jahre alt. das war so vor 10 Jahren, oder? Ja, das war, nee, noch länger her, oder? Das war eher, warte mal, wir haben Wir waren noch 2020. jünger, oh Gott. Ja, wir waren, das ist schon 15 oder sogar noch mehr her, würde ich sagen. Ich kann ja mal gucken, von wann sein Hit Yeah ist. Du kannst ja mal raten. Ja, okay. Ja, dann sage ich 2008. Jetzt muss ich es nur mal kurz finden. So, Finanzkrise. Es ist von, hä, 2004. Nein. Guck mal, war ich gar nicht so schlecht mit 15 Jahren. Das sind 16 Jahre. 2004, da war ich 13. Ja. Ach du meine Güte. Ja. Ich weiß, dass ich da auch, also ja, ich war da 12, aber ich weiß, dass ich da auch echt jung war. Und ich habe Krass. gerade auf der Wikipedia-Seite von Usher gelesen, dass Yeah, bis heute sein größter Hit ist. Überraschung. Also steht, bislang ist Yeah die erfolgreichste Single des Musikers. Ja, ich glaube, das wird auch so bleiben. Das Ja, bislang können sie was macht der rausnehmen. so? Der hat vielleicht so viele Frauen und viele Ich guck Kinder. gerade, also stand eben, dass er zweimal verheiratet war. Aber Schauspielerei? Nee, Produktion. Privatleben. Oh Gott. Was? Ich habe bisher nur traurige Sachen gelesen. Einmal habe ich nur gelesen, dass sein Vater 2008 an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und dann habe ich gelesen, dass am 8. Juli 2012 sein 11-jähriger Ex-Stiefsohn, was ist ein Ex-Stiefsohn? Also von seiner Ex-Frau der Sohn, oder was? Ex-Frau, ja. Dass der nach einem Badeunfall für Hirntod erklärt wurde. Ah, das weiß ich aber, glaub noch. Echt? Das habe ich mal irgendwie mitbekommen. Ja, stimmt. Oh je. Ja, aber er hat scheinbar auch eigene Kinder. Ja, zwei, glaube ich. Und er hat das Sorgerecht nach der Scheidung bekommen. Okay, ja. Aber es Das. ist faszinierend, dass er uns in den Sinn kommt, weil das ist ja jetzt nicht, also bei mir zumindest, es war jetzt nicht ein Künstler, den ich wahnsinnig verehrt habe oder gut Ich fand, hatte, ich aber weiß, dass ich von Aschern Poster in meinem Zimmer hatte. Aber wirklich? ich weiß, aber also das war mit 12. Da hatte ich, glaube ich, von einigen. Da hatte ich mich noch nicht so festgelegt und da gab es halt Tokyo Hotel noch nicht. Und deshalb hatte ich von da von einigen. Da hatte ich auch irgendwie ein Poster von Brad Pitt. Und also so, was man halt, was in der Bravo so drin war, wo man dachte, ja, das ist ein ganz schönes Bild. Und das hat man halt aufgehangen. Es war jetzt nicht Ja. irgendwie, dass ich, ich meine, ich kenne, mir fällt kein anderes Lied außer Yeah ein von Usher. Deshalb bin ich jetzt nicht wirklich Fan oder war kein Aha. Fan. Aber irgendwie früher habe ich mir da immer alles Mögliche aufgehangen, was halt so in der Bravo oder in was weiß ich welchen Zeitschriften war, Musikzeitschriften. Ja, also ich habe mir schon nicht alles aufgehangen. Ich war schon ein bisschen Deine Wände mussten sich selektiver. das verdienen. Genau. Nee, ich war da nicht so, ich war da relativ emotionslos zuerst. Als ich mich dann Zuerst. festgelegt Und hatte, dann kam kamen Tom. alle anderen weg. Ja. Oh. Ja, gut. It's your turn. Ja. Dann nehme ich eine Todesursache. Ja, ich muss wieder mit unter Wasser, ne? Oh ja. Aber natürlich nicht so langweilig in der Badewanne wie in Folge B, sondern im Meer. Wir nehmen das Meer. Und zwar ist es so ein Unterwasser-Seetaucher. Okay. Und der will die, oder er wollte, ne, Rest in Peace. Er wollte sich die Titanic ansehen. Okay. Und ist dann da zum Schiff und so rumgeschwommen. Durch die Gänge, die Kronleuchter liegen am Boden, ne? Und überall sind ja Algen und das Geschirr liegt zertrümmert rum. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch zersetzt. Auf jeden Fall schleicht er, also schwimmt er dort immer mehr, immer weiter durch das Schiff und kommt er denn hin? In die Suite. Er will sich die größte Suite ansehen, Okay. die es gab, und geht dann dort in die Suite. Und das ist, dann kommt hinter ihm, schwimmt immer so ein großer Fisch hinterher, aber den bemerkt er nicht. Ne? Und dann geht er in die Suite und der Fisch schwimmt hinterher. Und dann auf Höhe der Tür macht der Fisch so mit seinem Po so zack und die Tür schließt sich und er ist eingesperrt. Er kommt nicht mehr raus. Und die Suite hatte natürlich kein Fenster und kein Balkon. Und Shit. ja, Okay. dann muss er dort in der Titanic sterben. Also ganz simple Todesursache. Ganz simpel. Genauso simpel wie das, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe da gar nicht so eine Story wie du. Schade. Das ist einfach der klassische, wir kennen ihn alle, UFO-Unfall. Natürlich. Ja. Ja, Entweder klassisch. man saß im UFO drin oder man wurde vom UFO getroffen, wie auch immer. Kann ja vielseitig sein, so ein Es ist UFO-Unfall. sehr vielseitig. Ja, man liest immer wieder. Ja, kurz heißt es auch UU. Wobei man dann nicht weiß, ist das eine U ein N oder ein Y oder Das ein stimmt, V. ja. Ja. Ja. Der UU. Ja, finde ich gut. Passt auf, Leute. Nicht unter Wasser und nicht in die Höhe. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, Nee. ne? Gut. Punkt. Punkt. Nächste. Das läuft ja hier. Wir haben gleich keine Kategorien mehr. Genau. Ein Beruf. Oh, ich hab was. Jetzt habe ich die ganze Zeit unter Wasser im Kopf, aber Ja, da das will gibt ich es nicht. Ja. viele Sachen. Dann sage ich Urologe. Oh, Wolltest du das auch sagen? sehr schön. Also nicht so schön, aber ja. Nein, wollte ich nicht. Okay. Hast Ja. du einen Kann ich nichts zu Beruf? erzählen? Okay. Ich habe einen Beruf, den es vor 10 Jahren, glaube ich, noch nicht gab. Warte, dann vor 10 Jahren doch nicht gab. Ich glaube nicht, nein. Ich habe gerade an Influencer gedacht, aber das fängt nicht mit U an. Nee, dann habe ich keine Ahnung. Uber-Fahrer. Ah, das stimmt. Oder? Die gibt es, glaube ich, noch nicht so. Oder zumindest hier in Europa nicht. Nee, so lange gibt es das, glaube ich, noch nicht. Nee. Bist du da? Gibt es das in der Schweiz? Ja. Hast du es schon mal benutzt? Nein. Hm, Es gibt okay. mittlerweile, glaube ich, sogar Uber Eats hier auch. Was Seit heißt das? neuestem. Ja, so Also. Uber-Taxis, die Essen bringen. Ach, Eats, okay. Jetzt wäre Eats, verstanden, was das ja. heißt. Ach, krass, okay. Also die holen das dann beim Restaurant ab oder was? Ja, Oder? Also einfach doch. wie so ein, ja. Wie normal. Also, weil es gibt Genau. ja jetzt kein Uber-Restaurant, die selber Essen herstellen. Das sind ja nur die Fahrer, die das dann wahrscheinlich abholen. Ach krass, okay, nee, das habe ich hier noch nicht von gehört. Aber ja, Uber an sich schon, aber habe ich auch noch nicht benutzt. Auch noch nicht. Aber ich habe die App. Ah, okay. Und habe Nicht da auch tatsächlich immer schon mal geguckt, aber irgendwie fand ich das verwirrend. Obwohl das, glaube ich, Also es lag, glaube ich, an mir. Weil das ist, erklärt sich recht einfach. Aber irgendwie war mir das noch ein bisschen suspekt. Und als ich das einmal nutzen wollte, habe ich dann doch ein normales Taxi genommen. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt da auch noch nicht. Ich glaube, das Coole ist ja, dass man eigentlich sieht, eben welches ist am nächsten, ja, oder? Und wie lange hat das, bis es bei einem, ja, ist. Oder? Und es ist tendenziell auch schon ein bisschen günstiger, glaube ich, als normales Taxi. Okay. Aber im Moment hält man sich ja eh nicht so viel draußen auf, dass man irgendwie mit einem Taxi von A nach B kommen müsste. Gerade nachts und oder so ist es ja. Ja. Und es ist mit dieser Bewertung halt, oder? Ja, genau, das kann ja sein. Normale Taxifahrer auch nicht haben. Nee, das stimmt. Ja. Ja. Ja. Gut. Nächste? Yes. Hatten wir schon mal so viele? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, mal schauen. Ich habe die Serien gezogen. Toll. Ah, doch. Die hochstehende Vorabendserie Unter uns. Oh, ja. Hast du das mal geguckt? Früher habe ich das mal geguckt, ja. Aber ich fand es dann mal, also ich fand es ziemlich doof. Okay. Ja, ich habe das auch nicht geguckt, weil ich immer eher GZSZ geguckt habe. Ja. Und unter uns kam ja oder kommt, ich weiß nicht, läuft das noch? Das kam, ich kommt glaub, ja immer das läuft noch. Sehr früh, das kam immer schon so um halb sechs oder so, glaube ich. 17:30 oder so. Ja. Und da, ja, das war irgendwie eine komische Uhrzeit. Ja, das stimmt. Ja, deshalb. Ja, es war nicht meine Serie. Nee, meine auch nicht. Wobei ich dann immer so dachte, oh, ich versuche das mal zu gucken, also früher. Mhm. Aber irgendwie fand ich das auch nicht so toll. Ja. Mir ist was eingefallen. Was? Kennst du... Raus. Kennst du Under Charlie? Oh. Den Affen? Ja, stimmt. Das lief immer samstags um 19.05 Uhr oder so. Oder 19.10 Uhr, das hatte so eine ganz komische Uhrzeit. Das könnte ich jetzt nicht mehr sagen, wann es lief. Aber ja, oh. Ich ja, hab's auch das, geschaut. Das hab, oh, ich wollte so gern so einen Affen haben. Ja, ja, der war echt süß. Also es waren ja mehrere, glaube ich, über die ganze Zeit. Mhm. Es lief ja, glaube ich, ein paar Jahre. Und ich glaube, der kann ja auch, also so ein Affe, weiß nicht, was der so für Drehgenehmigungen braucht. Ich habe gerade geguckt, es lief von 1995 bis 2012. Also es waren auf jeden Fall mehrere Affen, glaube ich. Bis 2012? Das hätte ich auch nicht gedacht. Das nee, ist so lange weil ich lief. Ich dachte auch gerade, heutzutage könnte man so eine Serie doch auch nicht mehr drehen mit einem Affen. Nee, eben. Aber dann war das 2012. Also entweder wurde es dann zu einem Problem. Ja, oder es... Ja. Ja. Ach, krass. Ich versuche gerade rauszufinden, wie viel Charlies es gab. Aber so wirklich an Geschichten oder so erinnere nee. Ich mich jetzt nicht. Also ich erinnere mich. Ich habe das auch nicht jedes Mal gesehen. Aber ich, ja. Ich erinnere mich nur noch daran, dass am Ende immer, der hat ja da bei so einer Familie gelebt, keine Ahnung, was das für eine Familie, ich erinnere mich auch nicht mehr dran, aber dass die am Ende immer alle zusammenstanden und gelacht haben und Charlie irgendwas Lustiges oder irgendwas gemacht hat und immer so, ha, unser Charlie. Weißt du? Und dann war es zu Ende. Es war immer so ein Happy End. Ja. Ja. Aber an so ja, einzelne Geschichten kann ich ja, aber ich gucke mal, ob man das irgendwo gucken kann. Vielleicht kann man das ja auf YouTube gucken. Dann gucke ich heute Abend eine Folge unter Charlie. Genau. Oh. Es gibt, ja, es gibt bei YouTube, glaube ich, welche. Okay. Dann kann ich vielleicht das nächste Mal berichten. Wie es war, genau. Um was es so ging. Weihnachten mit Charlie. Sehr ah, nee. Passend, ja, oh, die muss man kaufen. Die kosten wirklich? Alle was. Ja. Oh. Okay, ich recherchiere das später. Auf ZDF lief das. Ja. Okay. Ja. Unser Charlie. Ja, wir haben sehr das früher, also so die ersten Folgen, als ich dann quasi noch so in der Grundschule war. Ich habe das immer mit meiner Schwester zusammen geguckt und unsere Nachbarin, die zwei Häuser weiter gewohnt hat, kam immer mit ihrem Schlafanzug und ihrer Bettdecke zu uns und dann haben wir das zusammen geguckt, also zu dritt. Oh. Und wenn das zu Ende war, das war ja dann, glaube ich, um 8, ja wahrscheinlich, dann kamen irgendwie Nachrichten und dann, ja, ich glaube, es war um 8 oder so zu Ende, kam immer ihre Schwester mit dem Hund und hat sie abgeholt. Und dann sind die, also vor allem, die hat halt einfach nur ein paar Meter, also zwei Häuser, wirklich zwei Häuser entfernt gewohnt. Mhm. Also Luftlinie irgendwie, weiß ich nicht, 50 Meter. Aber sie wurde abgeholt. Von Schwester und Hund, damit gar nichts passieren kann. So süß. Ja. Ja. Ist wirklich sehr süß. Ja. Mensch, noch eine Kategorie? Mensch. Ja, komm. Das ist ja. Ja, ja, ja. Eine Turbo-Folge. Turbo. Ah, ein Getränk. Passend zum ungarischen Gulasch. Und nicht passend zu meiner Rhabarberschorle. Ja. Oh, ich weiß nicht, wie das heißt. Also ich weiß, dass es mit U anfängt. Diese, ich weiß nicht, ob du es kennst. Es ist so eine Limo. Und das gibt es meistens so auch in so einem Dönerladen, Läden. Wie heißt das denn? Das ist so eine grüne Dose. Keine Ahnung. Warte. Uluduck, das meine ich. Kennst du das? Nein. Also es ist quasi eine türkische Sprite. Okay. Aber die gibt's ganz oft, deshalb gibt's sie wahrscheinlich auch ganz oft in so Dönergeschäften, also Dönerläden und so. Aha. Also es schmeckt aber eigentlich wie Sprite. Also so eine Zitronenlimonade. Okay. Ja. Speziell. Ja. Aber gut, also besser als Sprite, würdest du sagen? Oder? Oh, ich trinke das eigentlich relativ selten, aber mein Freund trinkt das relativ oft. Also gerade wenn wir irgendwie, ja, wenn wir uns bei so einem Döner irgendwas holen, so ein Döner oder so, dann trinkt er das immer. Ich habe es nur mal probiert. Ich glaube, ich finde Sprite besser, aber es ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache. Ja. Denke ich mal. Aber hier gibt es das auch so im Laden zu kaufen, also so im Supermarkt. Okay. Das ist meistens in einer Dose. Weil ich google gerade, es gibt es scheinbar auch in einer Flasche, aber in der Flasche habe ich es, glaube ich, noch nie gesehen. Na, ist das denn jetzt, ich glaube, es ist Zitrone, oder? Erfrischungsgetränk. Imbissen, Lebensmittel, ja, bla bla. Geschmack. Ja, wird hauptsächlich mit Sprite oder 7-Up verglichen. Okay. Ja, schmeckt also so. Ja, ich trinke eben solche Limos nie. Also, ja, okay. Ja. Ja, ich wollte da auch wenig, also so viel trinke ich jetzt auch nicht davon, aber eigentlich wollte ich auch weniger Süßes trinken. Ja. Ja, aber manchmal kann ich nicht widerstehen. Du legst ja dann wieder deinen Anti-Zucker-Monat ein. Ja, habe ich schon überlegt, ob ich es bald mal wieder mache. Aber im Moment, wenn, also jetzt ist so schönes Wetter und unsere Eisdiele hat so leckeres Eis. Oh, ja. Und dann, also ich meine, ja, ich könnte halt irgendwie sagen, man sagt zum Beispiel, es geht nur Eis oder so. Aber dann würde ich wahrscheinlich jeden Tag in die Eisdiele rennen. deshalb mal gucken, vielleicht fange ich da irgendwie bald nochmal mit an. Aber im Moment, nee. Möchte ich die Eisdiele lieber unterstützen in dieser schwierigen Phase. Schiebe ich es alles darauf, dass ich eigentlich nur die unterstützen will. Genau. Ja. Bei meiner Eisdiele habe ich ein Eis entdeckt und bin fast ausgeflippt. Vor Freude? Vor Freude. Okay. Weil, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe mal, aber immer wenn ich in Deutschland bin, kaufe ich mir dasselbe Joghurt. Ja, hast du, glaube ich, mal erzählt. Genau. Und das ist... Diese Sorte von Joghurt haben sie jetzt als Eis. Okay. Und ich dachte, das ist ja Hammer. Ja, aber was war das nochmal für ein Joghurt? Oder ist das einfach, also ist das ein... Marzipan-Mohn. Nee. Ja, okay. So reagieren viele, aber die haben alle keine Ahnung. Und schmeckt das denn ähnlich wie, also schmeckt das Eis so ähnlich wie der Joghurt? Ja, also der Vorteil beim Joghurt ist, dass er halt keine Mandelstücke drin hat. Das Eis hat so Mandelstückchen drin, minimal. Das müsste es jetzt nicht haben, aber vom Geschmack her ist es wirklich gut. Ah, cool. Ja, mein Sommer ist gerettet. Sehr gut. Ja, bei uns hier in der Eisdiele haben die halt, also der hat auch schon so die klassischen Sachen, aber der hat auch, weil die das auch da selber alles herstellen, hat er immer halt auch das Eis, was er halt gerade so bekommt an Obst und ja, an Früchten und keine Ahnung was. Deshalb gibt es dann halt jetzt zum Beispiel, gab es dann viel Rhabarber. Dann gibt es wieder Phasen, wo es das nicht gibt und dann gibt es nur so diese klassischen Sachen. Also der orientiert sich immer so ein bisschen an dem aktuellen Ernte, Saison. Was er so bekommt, genau. Ah, das ist super. Das ist cool. Ja, ich hatte eigentlich auch überlegt, ob ich heute noch mir ein Eis hole. Der hat noch bis 9 Uhr auf, also ich könnte es noch schaffen. Mal gucken, vielleicht verbinde ich das mit einem Spaziergang mit Lucy und hole mir dann noch Eis. Genau, sehr gut. Nur um den armen Eisdielenverkäufer zu unterstützen in dieser Lage. Das ist ja, ich schmeiß das Eis auch direkt weg. Ich gebe dir mein Geld und schmeiß es weg, das Eis. Genau, genau. Ja. Du gibst das Eis Lucy. Ja, genau. Oh, ich habe tatsächlich für sie, aber nicht in der Eisdiele, sondern im Hunde, wie nennt man das? Wie nennt man das denn? Also wo man halt Fressen für Hunde kauft. Wie heißt, aber das ist ja ein Tier, also Tierhandel. Tierbedarf. Also, ja, genau, Tierbedarf, Handel. Da war an der Kasse, wie in so einem Eisfach, war halt auch Eis für Hunde. Und da habe ich ihr jetzt zwei gekauft. Zwar einmal ist es nur Apfel-Banane. Also ich denke mal, das ist genauso wie normales Eis, nur wahrscheinlich ohne Zucker. Also einfach nur Apfel und Banane wahrscheinlich zusammengematscht und dann eingefroren. Könnte man wahrscheinlich auch selber machen. Und das andere ist Rindfleisch. Also einfach nur Rindfleisch-Eis. Oh oh, und die Frau an der Kasse hat zu mir gesagt, das ist wirklich lecker, das können Sie auch selbst mal probieren. Und ich dachte mir, ja okay, das Apfel-Banane kann ich mir vorstellen zu probieren, aber ich probiere doch kein Rindfleisch-Eis. Ja. Bisher hat sie aber noch keins davon bekommen und ich habe auch noch nicht probiert. Das ist mir dann etwas suspekt. Warum sollte ich Hunde-Eis essen, wenn ich mir auch selber Eis kaufen könnte? Ja. Okay. Interessant. Ja, also es gibt auch Eis für Hunde. Lecker. Ja. Aber du hast jetzt noch keins verfüttert. Du weißt noch nicht, wie sie... Nee, aber sie hat schon mal im Urlaub ein Eis gegessen. Das war Wildlachs-Möhre. Und das fand sie richtig lecker. Aber ich meine, sie findet alles lecker. Also, ja, gut, du kannst ja auch einen Eiswürfel dahin halten. Das findet sie auch lecker. Aber es ist ja eigentlich, die Idee ist schon nicht schlecht. Ich meine, im Sommer hat sie ja auch heiß. Und dann ja, auf jeden Fall. Bisschen Zunge kühlen. Ja, sie isst ja auch generell gerne so, auch so Wassermelone, die irgendwie im Kühlschrank war. Weil das einfach kühl ist und irgendwie erfrischend dann. Ja. Kleiner Exkurs zum Hund. Interessant. Ja, ich muss noch mein Getränk. Ja, stimmt, wir waren bei den Getränken eigentlich. Ich nehme den Uso. Ich glaube, ich guck gerade in unseren Alkoholschrank. Ja, ich glaube, wir haben da eine Flasche Uso stehen sogar. Ich habe nur so ein kleines Fläschchen, das ich mal mitgenommen habe von Griechenland. Ja. Aber es ist gar nicht, ist gar nicht deins. Mm-mm. Also diese Flasche, die hier steht, ich weiß auch nicht, warum wir die haben. Ich kann mich nicht erinnern, die gekauft zu haben. Aber so, also, wenn ich so griechisch esse, dann kann ich das mal so dann nach dem Essen mal so ein bisschen Uso trinken. Aber ich finde es eigentlich auch zu extrem. Aber wie oft isst du griechisch? Ich esse eigentlich nie griechisch. Ich eigentlich auch sehr selten. Aber früher gab es bei meinen Eltern im Dorf, wo... Schnarcht die, Lucy? Ja, sie hat gerade sehr laut geschnauft. Also bei meinen Eltern früher, also wo die jetzt noch wohnen im Dorf, gab es nur einen Italiener, also eine Pizzeria und einen Griechen. Und wenn wir dann mal essen waren, waren wir halt entweder bei dem Griechen oder bei dem Italiener. Mhm. Okay, da war ich dann auch wiederum so jung, dass ich noch keinen Uso getrunken habe, habe ich mir gerade belegt. Wobei, den Griechen gibt es immer noch. Also wenn wir da mal hingehen, die kriegst du halt immer aufs Haus, ne? Du kriegst halt immer umsonst. Mit der Rechnung kriegst du nur einen Uso. Das ist wie beim Italiener den Limoncello. Ja, genau. Du kriegst ja bei ganz vielen Restaurants oder du kriegst ja auch bei irgendeinem Chinesen kriegst du auch noch irgendwie so einen Pflaumenschnaps oder so. Mhm, das kriegt man ja bei ganz vielen Sachen. Und da kriegst du halt ein Uso umsonst. Ja, deshalb da habe ich auch mal ein bisschen davon getrunken. Aber ich finde auch schon, das brennt schon sehr im Hals. Also du meinst, eure Flasche wird alt. Ja, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht genau. Ich kann von hier nicht erkennen, ob die schon auf ist. Ich glaube, sie ist schon auf. Ja, ich glaube, sie ist schon auf. Da stehen so viele andere Flaschen davor, dass ich sie erkennen kann. Alkoholikerhaushalt. Weißt du, was da auch drin steht? Da steht ein Wein der Marke Richtig Lecker. Nein. Aber der Rotwein. Okay. Weil ich letztens zum Kochen Rotwein brauchte. Und es gab aber diese kleinen Flaschen nicht. Also die man ja eigentlich, die kaufe ich sonst immer zum Kochen, weil man braucht ja nie irgendwie so eine 0,7 Flasche, sondern immer nur so 200 Milliliter oder so. Und dann dachte ich so, okay, bevor ich jetzt gar keinen hab, kaufe ich halt irgendeinen anderen, der nicht so teuer ist. Und dann habe ich den Richtig Lecker Rotwein gekauft, aber ich habe ihn noch nicht verwendet. Ich bin gespannt. Also wir müssen ja dann so eine Werbesendung machen, quasi, ja, wenn du ihn gekostet hast. Ja, aber ich mag das, Rotwein halt auch nicht so gerne. Das mit dem Sponsoring endlich. Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, ob ich den dann auch noch irgendwie nebenbei trinke. Aber ich mag Rotwein nicht so eigentlich. Okay. Deshalb werde ich ihn wahrscheinlich doch nur fürs Kochen verwenden. Sonst kannst du ihn mir schicken. Ja, schon die offene Flasche. Ich nehme mir 200 Milliliter zum Kochen und den Rest kriegst du. Sehr gut. Ja. Ja. Noch eine? Ja, komm, eine schnelle. Soll ich? Ich muss, ne? Ja. Ja, du bist. Schnelle zum Abschluss. Und ich nehme ein Ding aus dem Kühlregal. Ja, super. Oh Gott. Ja, es gibt ja nichts. Wenn du das Essen schon aus dem Kühlregal, was könnte es dort geben? Tiefgekühltes ungarisches Gulasch. Ich gehe auch gerade wieder den Supermarkt entlang, aber da gibt es halt, da sind die ganzen Joghurt und Käse und Wurstsachen, aber da ist ja. Ja, und nichts ich überlege, ob es irgendeine Eissorte gibt mit U, aber. Ungarisches Gulasch. Ungarisches Gulasch. Ja. Nee, das ist jetzt ein blöder Abschluss, weil dafür gibt es wirklich nichts, ja, oder? Ja, soll ich noch eine? Ja, mach mal. Wir ignorieren das Kühlregal. Ja. Eine Peinlichkeit. Oh. irgendwas mit Urinieren. Ja, du mit deinem Urologen, ja, klar, ja. Du bist ein Thema drin. Stimmt. Oder irgendwas mit Udo Lindenberg. Oder Ascher. Vor Udo Lindenberg urinieren aus Versehen. Vor Schreck. Vor Schreck, währenddem man Ascher hört. Genau. Ist schon peinlich. Ja, ja, das stimmt. Mir fällen nur so. Irgendwas unter Wasser? Auch schön. Wie wär's? Aber ich weiß nicht, wie peinlich das ist, unter Wasser werden kann. Nee, unter Wasser urinieren. Oh. Aber das macht ja jeder im Meer. Oh, das würde ich mal nicht so als These hinstellen. Also ich hatte da schon viele Diskussionen. Okay, ich nehme es zurück. Ja. Aber hey, schreibt uns doch mal wütende Mails. Wir freuen uns über jede. Die neue Strategie. Ja, wir provozieren die Leute. Genau. Das ist der Plan. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob jemand von uns überhaupt ins Mailpostfach schaut. Ich habe da heute reingeguckt. Ich weiß aber nicht, ob ich ins Richtige geguckt habe, weil wir haben ja zwei E-Mail-Adressen. Weil wir uns ja auf unseren Social-Media-Kanälen zweimal anmelden mussten. Ja, genau. Deshalb bin ich mir irgendwie nicht sicher, welches die richtige ist. Profis von Anfang an. Ja. Ja, irgendwie ungefragt Ungefragt, sich so ungefragt bei einer Menschengruppe dazustellen. Also weißt du, wenn so drei miteinander reden und dann kommst du so dazu und so. Ja, genau. Ja, okay, das kann schon peinlich sein, ja. Ja. Ja, irgendwie so. Es ist jetzt auch nicht so befriedigend. Nee, irgendwie nicht. Aber vielleicht muss es so sein. Peinlich, ein peinlicher Abschluss. Ja. Genau. Ja, das war wirklich jetzt traurig. Das lief so gut vorher. Du kannst noch eine ziehen. Wirklich? Soll ich? Ja. Komm, aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Ich habe Das ist eine gezogen. Premium-Folge. Ja. Möbel. Aber es Gott. ist schon ein Wunder, dass wir überhaupt so viele Folgen rausgebracht haben. Ja, Dass irgendwie uns schon. immer wieder was einfällt. Ja, eine klassische Uhr. Ja, das stimmt. Ja, das ist gut. Spielst du dich an? Nee, ich nehme unter, irgendwas mit unter. Unterschrank. Sagt man das? Nee. Muss ich googeln. Es gibt Untersetzer. Unterschränke. Kommt aber hier was. Was soll Unterschränke denn für die das Küche. sein? Ach, das Also. nennt man Unterschrank. ja, scheinbar. Also Oder auch fürs. unter der Platte, unter der Genau, Arbeitsplatte, oder diese quasi Schränke. auch unter der, im Badezimmer, unterm Waschbecken. Verrückt. Ist auch ein Unterschrank. Ja. Okay, ja. Okay. Ja, super. Fertig. Tschüss. Ja, wunderbar. Ja, okay, das ist doch ein bisschen schöner. Ein bisschen, Das aber auch ist nur. gut. Ein bisschen. Ja. Ja, wühlt euch durch eure Unterschränke. Guckt mal wieder auf Ja, eure Uhr. genau. Ja, guckt auf die Uhr, schaut, wie lange Maren hat, um die Folge zu schneiden. Oh, der Countdown läuft. Ja, aber du könntest doch jetzt eben den Spaziergang machen, holst dir ein leckeres Eis und das Eis ist dann Motivator, um die Folge direkt zu schneiden. Ja, das stimmt. Und dabei schaust du noch unser Charlie. Oh ja, aber ich muss auch noch was Vernünftiges essen. Und nicht nur Eis. Ungarisches Gulasch. Deshalb. Aber vielleicht. Ja, genau. Ich koche mir jetzt noch ein Gulasch, was 5 Stunden auf dem Herd kochen muss. Klingt super. Also, dein Abend ist gerettet. Ja, auf jeden Fall. Klingt nach einem Plan. Wunderbar. Der nächste Buchstaben ist V. V oder auch U genannt. Vogel Also es V. ist oh, schön. Das wird bestimmt auch eine fantastische Ich meine, jetzt kommen noch mal die Folge. Knallerbuchstaben Ja, zum Schluss. jetzt kommen erst die guten, genau, die guten Folgen, die Ja. guten Antworten. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Steckt euch weiterhin nicht an, haltet Abstand von allen Menschen. Und Und ja, wascht euch die ja, Hände, ne? zieht Masken auf. Außer ihr Und esst ein Eis, genau, dann ich wollte gerade zieht sie sagen, wieder und ab. unterstützt die Eisläden in eurer Umgebung. Ja, Also genau. ganz uneigennützig. Ganz uneigennützig Eis essen. Yes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.